ein Alme führte mich irr, dass ich die Fährte verlor. Schelm, in welchem Berge bergst du so schnell mir das Bild? Nickern, geht mich hin!